Auch für jenen anderen Fall, dass das Volk in Empörung und wilder Verzweiflung zum Aufruhr schreitet, ist im infernalischen Plane der Vernichtung vorgesehen. Denn käme heutigen Tages ein Aufruhr gegen diese fluchwürdigste aller Regierungen, nun, dann wäre die Reaktion im Anmarsche und die Volksbeschwätzer und Seelenvergewaltiger würden das Volk, das heute in Ekel und Überdruss sich bereits dem sogenannten sozialistischen Regime langsam aber sicher entfremdet, wieder zu neuen Empörungen gegen die von rechts drohende Gefahr aufzupeitschen und aufzustacheln wissen, sodass das an eigener Fäulnis dem sicheren Tode geweihte Regime zu neuem und verlogen ekstatischen Leben aufflackerte. Dies der klar durchschaute Plan jener geheimen Mächte, die dem Deutschtum und jeglichem völkisch-freien Dasein ihrer internationalen Geld- und Weltherrschaft zuliebe den Tod geschworen haben. Wahrlich, wie ein Klavierspieler, der auf den Tasten seines Instrumentes bald diesen, bald jenen Ton in selbstherrlicher Kunst anzuschlagen weiß, spielen jene geheimen Mächte mit dem hilflos vergewaltigten Seelen unseres unglückseligen Volkes. Aber wenn ihnen auch ihr teuflischer, in jeglicher Voraussicht so klug ausgedachter Plan gelingt, wissen sollen sie und wissen soll das ganze Volk, dass doch alle ihre überschlauen Pläne durchschaut und verstanden sind. Und wenn jetzt der Wiener, wie das Instrument, das den gewünschten Ton auf den Druck der meisternden Hand hin von sich gibt, sich nicht bedenkt, in kurzsichtiger Einfallstoß zu seufzen, warnt die Entente schon unseren ganzen Krempel hätt, dass wieder Ordnung ist, dann mag der Weise aus dem Morgenlande zwar überlegen und siegessicher lächeln beim Klange solcher erwarteter und auf dem Instrumente Wiener hervorgelockter Töne triumphieren, doch aber mag er wissen, dass es Eingeweihte genug gibt, die ihn und sein ganzes Teufelsmanöver durchschauen. Deutsches Volk von Wien, noch einmal, noch eindringlicher rufen wir es dir zu. Dein letztes Stündlein ist gekommen, der Untergang steht bevor, die Vernichtung, von der es kein Auferstehen mehr gibt, ist da. Wenn du noch einen Funken selbstherrlichen, deutsch gebliebenen Geistes hast, so erwache aus dem hypnotischen Schlafe, in dem dich die Seelenvergewaltiger der ganzen Welt zu versenken wussten, erwache und wirf entschlossenen Ruckes das Joch von dir, das einmal zu dauerndem Verschlusse um deinen Nacken gelegt, dich unrettbar zum Leibeigenen des unbarmherzigsten Sklavenhalters der ganzen deutschen Welt herabwürdigen wird. Deutsches Volksblatt, Wien, 23. April 1920. Geldentwertung und Gesetz. Erstens, Reformvorschläge. Wir werden auch die Wertpapierbörsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, dass die Achtung vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird. Da jedoch die meisten Untertanen der nichtjüdischen Staaten in Geldangelegenheiten völlig unbewandert sind, die Weisen von Zion, Seite 188 und 197. Ein Jude namens Medina war es, der im Jahre 1709 den Herzog Marlborough vor der Schlacht von Malplaquet veranlasste, die erste große Valutaschiebung vorzunehmen, das heißt Staatsgelder, deren Fallen und Steigen für den politisch Eingeweihten vorausbestimmbar war, in großen Mengen an sich zu ziehen, um von ihrer Entwertung respektive Werterhöhung zu profitieren. Von da an hat das internationale Börsenjudentum den internationalen Handel mit dem Gelde der einzelnen Staaten zum fluchwürdigsten System erhoben und profitiert so nicht nur an den wohl vorausbestimmbaren wirtschaftlichen Schwankungen, sondern kann geradezu wissenschaftlich durch die Entwertung des Geldes eines verhassten Staatsgebildes dessen politischen und wirtschaftlichen Ruin herbeiführen, ohne dass jemals von Seiten dieses Staates und seiner wahren Mitbürger der geringste Protest gegen diesen Aberwitz erhoben worden wäre. Der Grundunterschied fassenden und beweglichen Geistes ist nun einmal ein so unendlich großer, dass den meisten, wenn nicht allen arischen Gehirnen die Beschäftigung mit Ziffern und Geldangelegenheiten so lästig, unbehaglich und qualvoll ist, dass sie im Gefühle ihrer völligen Inkompetenz auf diesem Gebiete seit Jahrhunderten dem jüdischen Finanzmanne alle derartigen Fragen kritiklos überlassen, sofern nur ein scheinbarer Profit bei dessen Machenschaften zu erwarten ist. Wie sehr das Judentum und seine geheimen Führer mit dieser Unfähigkeit der arischen Völker planmäßig rechnete, beweist der oben zitierte Satz, der sich, bald sachlich, bald triumphierendem Überlegenheitsgefühle umschrieben, in den geheimen Sitzungsberichten des ersten zionistischen Kongresses des Öfteren vorfindet. Seitdem nun aber das Judentum sich mit Bank- und Börsenbetriebe der Geldwirtschaft der ganzen Erde zu bemächtigen wusste, war eine Einsprache, eine Auflehnung, ja das flüchtige Aufblitzen einer Ahnung von der für das Gedeihen der nichtjüdischen Völker verbrecherischen Umwandlung dieses gesamten Betriebes schon deshalb nicht mehr im geringsten zu erwarten, weil das unpersönliche, scheinbar von keinem Menschenwillen beeinflusste des Börsenbetriebes, es notiert deutsch-österreichische Krone an der Börse in Zürich, niemals die Fixation des Arias derartig erregte und auferweckte, dass er das schlaue, satanische Grinsen, die verächtliche Überlegenheit, das höhnische Gefühl der Unverantwortlichkeit von den Visagen der 100 bis 200 Börsengewaltigen abzulesen vermocht hätte, jener Börsengewaltigen, die sich heute mit gutem Fug und Recht die uneingeschränkten Herren dieser Erde dünken können. So ist es denn möglich geworden, dass der Wert eines Staatsgeldes der Willkür, der Gehässigkeit, dem Rachebedürfnis einer geheimen Verschwörerbande wehrlos überantwortet wurde, ohne dass auch nur ein Staatsmann, ein denkender Kopf, Kraft und Besinnung zu einem Protest, einem Versuche, durch Gesetze derartige Vergewaltigungen ein für allemal unmöglich zu machen, gefunden hätte. Sollen wir aber wirklich warten, bis Zion unser Wirtschaftsleben ganz und gar vernichtet hat? Und ihm dann noch obendrein den Triumph vergönnen, zur Weltherrschaft gelangt, den Vernichtungsschwindel großmütig aufzugeben und den Schwindel einer Weltbeglückung, einer Welterlösung dadurch aufzuführen, dass es die Gaunereien, Vergewaltigungen und Verbrechen, deren es zu unserer Vernichtung bedurfte, jählings bleiben lässt, im nie durchschauten Weltbeglückungsschwindel? Noch ist es nicht möglich, die gegeneinander zu Hass und Feindschaft ohne Atempause aufgehetzten Völker der Erde zu einer gemeinsamen Abschüttelung des jüdischen Weltjoches, das heißt der Herrschaft des beweglichen Geistes über den Fassenden, zu vereinen. So muss es denn die nächste Aufgabe der Verwalter unseres todkranken Staatskörpers sein, die furchtbaren Konsequenzen der von der internationalen Börsenliga planmäßig veranstalteten Geldentwertung von den Untertanen möglichst abzuhalten.